Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben wie immer einen Gast bei den Netzstimmen-Sendungen. Wir senden ungeschnitten und zwar nicht ganz live, aber immer zeitnah werden die Sachen online gestellt. Heute der Thomas Hutter aus der Schweiz. Hallo Thomas, wer bist du und was machst du? Ah ja, Oliver. Ja, wie du es gesagt hast, Thomas Hutter, ich komme aus der Schweiz, ich leite die Hutter Consult AG. Wir sind ein Team von Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich primär mit dem Thema Digital Marketing und da mit starker Fokussierung auf Facebook tagtäglich mit den Dingen der Plattformen und Social Media auseinandersetzen. Ja, also ich glaube, du bist einer von so 3,5 Leuten, wo ich bei, wenn jemand irgendwas zu Facebook sagen will, wissen will, wo ich sage, geh zu dem. Ja, also weil, also es gibt, glaube ich, kaum Leute, die so tief in dem Thema drin sind wie du. Oder würdest du sagen, es gibt in Deutschland und der Schweiz auch Leute, die da Firma sind als euer Team? Wenn man jetzt nicht selbst überheblich klingen will, müsste man sagen, ja, es gibt schon noch andere, aber nee, ich würde schon sagen, wir Also sind es, wahrscheinlich eine der Adressen zu diesem ja. Thema, weil wir schon unheimlich lange machen und B, weil wir unheimlich tief drin sind. Ja. Ja, also das Thema damals ganz früh mit aufgenommen ist jetzt mittlerweile auch schon über 10 Jahre her, wo ich mich im beruflichen Umfeld damit beschäftige. Und Ja. von dem her kann man schon sagen, da habe ich ein bisschen Expertise aufgebaut und das Team unterstützt das sehr, sehr stark. Also ich sehe immer den Unter. Also ich meine, es kann natürlich auch ein Wahrnehmungsthema sein, ja, weil vielleicht, also ich meine, gut, wenn man jetzt irgendeine Digitalagentur fragt und sagt Facebook, dann sagen die, ja, machen wir auch. Und ich glaube, das ist eher so das Problem, ne? Die meisten machen es auch. Und ich glaube, es gibt wenige, die halt wirklich an dem Punkt sind, wo sie ihr Wissen auch nach außen tragen und sichtbar machen. Und das macht ihr ja bei Hutter Consult. Das versuchen wir über meinen Blog Eben, bestmöglich genau. abzufangen und Ja. geben natürlich auch Schulungen und Kurse zu diesem Thema. Und ja, wir sind Facebook Marketing Premium Partner, das sind nicht so viele Agenturen. Das heißt, bei uns hat Facebook, Instagram gehört natürlich zu Facebook, oder Ja. beziehungsweise wenn wir von Facebook sprechen, gehört Instagram immer mit Ja. dazu. Aber auch LinkedIn mittlerweile und auch da sind wir Talent Solutions Partner von LinkedIn. Also das sind schon die Schwerpunkte, wo wir primär unser Geld damit verdienen. Google wird am Rande mitgemacht, auch da. Wir sind Premium Partner bei Google, aber das macht, wenn ich das prozentual betrachte im Verhältnis zu Facebook, Instagram, einen relativ bescheidenen Teil von unseren Dienstleistungen aus. Vielleicht sollte man das mal kurz erklären mit den Premium-Partnern, weil das ist vielen Leuten nicht klar. Ich lese immer wieder bei jemand, ja, hier ist ein Problem mit Facebook, mit meiner Anzeige und ich finde da keinen Ansprechpartner. Das ist eben genau das, wie Facebook das managt, nämlich wenn man dann eben mit einer Agentur das macht, die eben entsprechender Partner ist von Facebook oder Instagram oder Google oder was auch immer, dann haben die ja immer einen Ansprechpartner, mit dem man dann wirklich auch mal, ich sage jetzt mal, etwas regeln kann, wenn was schiefgegangen ist. Es gibt da eigentlich zwei Wege. Das heißt, wenn ein Unternehmen sehr groß ist, ich sage jetzt mal national tätiges Unternehmen mit ordentlichen Werbeausgaben etc., die Konzerngrößen, die man so kennt, Mercedes-Benz vielleicht jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, denn ihr Instagram-Account wurde ja gestern gehackt. Oh, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Muss mal verfolgen, ziemlich lustige Geschichte, was da alles passiert, also inklusive Posting von Hakenkreuzen und solchen Dingen, also ganz, ganz, ganz hässliche Geschichte. Wahrscheinlich Worst Case, was dir auf Social Media passieren kann. Aber große Unternehmen, die haben in der Regel, wenn sie genügend Geld bei Facebook ausgeben, haben die Ansprechpartner bei Facebook. Das ist so das 20-80-Prinzip, wo man ja so schön sagt, Pareto-Prinzip. Das heißt, die Großen werden direkt betreut. Ansonsten gibt es in der Agenturlandschaft gibt's einige sogenannte Facebook-Marketing-Partner. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Abstufen. Es gibt technische Partner, es gibt Marketing-Partner als Agency. Da gehören wir dazu. Und innerhalb von diesem Bereich gibt es dann aber auch wieder unterschiedliche Abstufungen, die damit zu tun haben, wie viel Geld gibt man bei Facebook aus. Und Wir gehören da zu den Premium-Paaren, also zur höchsten Kategorie. Da haben wir natürlich Zugriff auf Ansprechpartner, weitere Tools, dürfen bei irgendwelchen Beta-Geschichten mitmachen, wenn die im Test mit drin sind. Und darüber kriegt man einiges geregelt. Und das hängt dann auch wieder mit diesem Pareto-Prinzip zusammen, das Facebook auch anwendet. Das heißt, viele kleinere, mittlere Unternehmen, die keine Ansprechpartner haben, die können dann entsprechend über solche Agenturen, wie wir das sind, betreut werden. Das heißt, wir haben dann die Ansprechpartner und wir verhandeln dann eigentlich mit Facebook, sind also in dem Sinn Mittelsmann dazwischen. Auch bei größeren Unternehmen, also beispielsweise wir betreuen in der Schweiz auch 2, 3 große Marken, beziehungsweise in Deutschland, und die haben teilweise Ansprechpartner bei Facebook. Gewisse Dinge arbeiten sie dann wiederum mit uns zusammen, je nachdem sprechen wir dann aber auch da wieder direkt mit Facebook, je nachdem, wie das am meisten Sinn macht. Ja. Macht ja nicht nur eben aus diesem Kanalgrund Sinn, sondern auch aus Kompetenzgründen, ne? Weil ja, absolut, das ist ein Fulltime-Job, sich da aktuell zu halten, ja. Was alles geht, was für neue Knöpfe es gibt, wenn sich mal wieder die Statistik ändert und so ja. weiter und so fort. Das sind auch Dinge, die sehen wir in den Workshops und in den Schulungen. Wir können den Menschen, die an diesen Schulungen und Workshops teilnehmen, sehr viel vermitteln, auch ganz viele Grundlagen mitgeben. Im Endeffekt ist die Herausforderung eigentlich immer, dass Menschen, die das nicht jeden Tag machen, die nicht wirklich tief in diesen Dingen drin sind, wahrscheinlich mit der Entwicklung der Plattformen nicht gleich stark mithalten können, weil sie haben ja links und rechts noch 20 andere Dinge, die sie in unserem Unternehmen auch behandeln müssen. Dass wahrscheinlich ein Partner, der einen Teil seiner Ressourcen nur auf ein Thema fixiert, da wahrscheinlich im Endeffekt immer der effizientere Ansprechpartner ist. Ja. Und vielleicht dann auch noch die andere Betrachtung, wenn wir als Agentur bzw. als Beratungsunternehmen, wir stellen uns ja nicht so gerne selbst als Agentur dar, mit dem Kunden arbeiten wir ja primär eigentlich aus Sicht des Kunden, also was macht für ihn Sinn, wo hat er den größten Output daraus, und das ist dann vielleicht noch ein bisschen ein Unterschied gegenüber den, ich sage jetzt mal Call Agents von Facebook, die dann auch mittlere und kleinere Unternehmen angehen, weil die wollen natürlich primär verkaufen, und da ist natürlich die Zielsetzung von Facebook, Umsatz zu generieren, wo unsere Zielsetzung ist, eigentlich mit dem optimalen Einsatz von Mitteln das Beste für das Unternehmen herauszuholen. Ja, das ist ja immer wieder so eine Standardkundenfrage, die habe ich bei Xing oder LinkedIn auch dauernd. Was brauche ich denn? Ne? Also brauche ich diesen Zusatzaccount, brauche ich diese Werbeform, brauche ich dieses, brauche ich jenes? Ja, wo man dann immer mal sagt, sobald du alles andere perfekt machst, dann kannst du dich damit auch noch befassen. Ne? Aber oft, so wie du sagst, es ist oft eine Grundlagenfrage erstmal, dass man schon mal basismäßig richtig agiert. Also das heißt, vielmals, das sind wir bei ganz vielen Kunden ja, jetzt mache ich Facebook, jetzt TikTok ist im Moment also ein Thema, das immer wieder aufpoppt. LinkedIn müssen wir nicht darüber diskutieren, das hat eine bestimmte Größe und Wichtigkeit, insbesondere natürlich im B2B-Bereich auch. Aber teilweise muss man den Firmen dann auch sagen, warum brauchst du 10 Baustellen, bau mal ein Haus fertig, weil gerade vorgestern an einer Konferenz teilgenommen, wo das Thema Skalierung bei uns gesetzt war. In den meisten Zielgruppen, wenn ein Unternehmen nicht einen 6-stelligen Betrag pro Monat an Werbung ausgibt, ist die Plattform in den meisten Zielgruppen oder das Potenzial der Plattform nicht erschöpft. Und von dem her brauche ich 5 Baustellen, wo ich dann in der Regel auch eher wahrscheinlich mit 5 Architekten und 5 Bauführern und mehreren Handwerkern zu tun habe. Oder mache ich mal ein Haus so richtig toll fertig und wenn das sitzt, gehe ich dann und baue daneben vielleicht noch einen Serienwohnsitz. Ja. Also ich weiß ja, du bist nicht so der Fan von, also ich meine, es ist ja immer die Frage, von welcher Dimension an Kunden man redet. Ja. Ja. Also ich rede sehr häufig mit Einzelselbstständigen, ja, oder sehr kleinen Firmen. Und ich glaube, das muss man dann auch unterscheiden. Ich weiß, du bist nicht so der Fan des One Size Fits All. Das heißt, ich habe eine Message und die schiebe ich einfach auf alle Plattformen. Und wir sind uns sicher einig, dass das vielleicht dann auf einer Plattform halbwegs optimal ist und auf keiner anderen optimal ist. Auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, wie viel Zeit habe ich, ne? Und wie viele Leute. Also ich habe ganz, ganz wenige Kunden, die mich fragen, wie viele Leute muss ich einstellen, um das zu managen, ne? Sondern die sagen, ich arbeite jetzt schon 12 Stunden am Tag, wann soll ich das noch machen? Da haben wir beide, glaube ich, gute Antworten drauf, jenseits von, ich mache es für dich. Also ich mache es gar nicht für die Kunden. Aber da ist ja manchmal die Sache, dass man sagt, naja, ich habe den Kanal, also ohne viel Zusatzaufwand bespiele ich den Kanal einfach mal mit. Dann merke ich ja vielleicht auch, dir wird so gehen wie mir, ich bin dann auch bei TikTok oder sonst wo und irgendwann sehe ich dann plötzlich, oh, jetzt macht da die Tagesschau was, oh, jetzt macht da diese Firma was, oh, jetzt kommen plötzlich ganz viele meiner Kontakte dort an und dann sage ich, okay, jetzt fange ich an oder ich habe da 1000 Follower plötzlich und dann sage ich, okay, dann fange ich mal an, mich damit zu befassen. Ja, also ich glaube, da muss man immer abwägen, von was für einer Dimension wir reden. Ich glaube, bei euch sind es schon eher Corporate Clients, Mittelstand wird es wahrscheinlich anfangen, oder? Ja, wir haben teilweise schon auch größer, also Hauptkunde ist oder die Hauptkunden sind eher größer. Wir haben schon auch kleinere. Wobei, was ich betrachte, die Situation ja eigentlich immer auch aus dem eigenen Bild heraus, weil wir bespielen diese Plattformen auch, beziehungsweise ich behaupte, ein Teil unserer Kompetenz in diesem Bereich ist, weil wir diese Plattformen selber auch sehr aktiv nutzen. Ja. Und ich finde diesen One-Fits-All-Ansatz kann man machen. Aber ich glaube, bei vielen ist es effizienter, dass ich eben nicht überall versuche zu bespielen, sondern dass ich effektiv halt sage, ich befasse mich primär mit LinkedIn und Facebook und dann lasse ich mal Twitter und das Zeugs außen vor oder bin da halt vielleicht nur ab und zu zuhören oder monitore selbst, was mit mir passiert. Aber bespiele dann besser diese Kanäle nicht, als dass ich die Kanäle nicht für den Kanal passend bespiele. Und ich glaube, das ist im Endeffekt dann auch wieder diese Effizienzfrage. Klar, mit Tools kann ich heute relativ viel machen. Wir nutzen bei uns beispielsweise die Facelift Cloud. Ist ein relativ teures, umfangreiches Tool, das es erlaubt, Dutzende von Kanälen gleichzeitig zu bespielen. Aber auch da habe ich ja die Option, Dinge so anzupassen, dass auf LinkedIn der Text anders ist als auf Facebook und vielleicht auch ein anderes Visual verwendet wird, etc. Und ich glaube, im Endeffekt ist es für viele effizienter, sich auf 2, 3 Kanäle zu fokussieren und da einigermaßen gute Arbeit zu leisten, als wenn ich dann im Endeffekt 5, 6, 7 Kanäle bespiele, aber ich mache das nirgends so richtig gut. Ich glaube, da sind wir uns einig, 2, 3 ist vernünftig. Ne? Nur einer ist problematisch. Eigentlich wollten wir über Marketing nachher noch reden. Ich glaube, das machen wir auch. Ich fände es ganz spannend, ein bisschen, weil du ja auch so die generelle Facebook-Perspektive hast. Ich finde es ganz spannend, also für die das in 10 Jahren hören, wir nehmen das auf Anfang Mai 2020. Das heißt, sowohl in Deutschland, da wird es jetzt gerade ein Hauch lockerer, als auch in der da habe ich es nicht im Überblick, gelten die Corona-Restriktionen mit entsprechenden wirtschaftlichen Effekten, aber auch die Social Networks wie Facebook und Twitter und so weiter machen jetzt plötzlich etwas, was sie vorher nicht gemacht haben, nämlich sie gehen massiv her und greifen redaktionell beziehungsweise, nennen wir es mal, Fake News filternd in die Streams und in die Inhalte ein, was sie vorher, na gut, im Fall von Facebook, sobald ein weiblicher Nippel zu sehen war, war das auch ein Problem. Warum? Ist ja auch relativ einfach erkennbar. Ja, vor allem kann man einen weiblichen Nippel ganz super von einem männlichen Nippel unterscheiden. Und ich weiß auch nicht, warum männliche Nippel nicht attraktiv sind, aber ich glaube, das sollte man anders machen. Da hätte ich schon noch 2, 3 Ideen, aber lassen wir das für einen. Also ich meine jetzt männliche Nippel für Frauen, aber egal. Aber wie schätzt du ein, was da gerade passiert? Ich nehme an, dass du das hochinteressiert beobachtest, weil es ja dann auch auf andere Dinge dann später Auswirkungen haben kann. Ja, Also ich finde es sehr, sehr spannend. Mein Kollege Kai im Team hat dazu letzte Woche auch einen Blogbeitrag gemacht, wie viel Zensur ist sinnvoll. Mhm. Wir sehen grundsätzlich, dass die Plattformen sehr unterschiedlich mit diesem Thema umgehen. Also ich gehe mal ganz kurz weg zu Facebook, zu YouTube. Mhm. YouTube hat in England begonnen, weitet jetzt das auf die USA aus, wird andere Länder wahrscheinlich auch machen, wo Inhalte entfernt werden. Das heißt, sobald Dinge gegen WHO-Empfehlungen verstoßen, also beispielsweise jemand macht ein Video und sagt, hey, du musst ganz viel Vitamin C essen, dann wird dir Covid-19 nicht das Krankheit bei dir ausbrechen, mhm. Beziehungsweise G5 oder 5G steht im direkten Zusammenhang mit Corona etc. Solche Inhalte werden vom Algorithmus erkannt und gelöscht. Mhm. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ist das das richtige Vorgehen? Weil beispielsweise, du hast gesagt, die greifen stark in den Redaktionsprozess ein. Facebook geht da einen anderen Weg. Das heißt, die arbeiten mit sogenannten Faktenprüfern zusammen. Das sind unabhängige Unternehmen, Organisationen, Korrektiv zum Beispiel, Korrektiv.org ist so eine, die für den deutschsprachigen Raum mit im Boot ist. Das sind weitere, die da mitspielen. Die überprüfen Meldungen und geben dem Algorithmus auch Input, was typische Falschmeldungen sind. Diese Inhalte werden aber auf der Plattform nicht gelöscht oder gesperrt, sondern sie erhalten einen Zusatz, dass unabhängige Faktenprüfer das als Falschmeldung deklariert haben. Mhm. Und was die Plattformen oder in dem Fall Facebook macht, jetzt angenommen, du teilst ein Video mit einer Verschwörungstheorie, dass 5G in 1:1 Zusammenhang steht mit der Corona-Pandemie, dann wirst und du schaust dir dieses Video an oder du teilst das, dann wird Facebook das zwar markieren nach dem Motto, hey, das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Falschmeldung, unsere unabhängigen Faktenprüfer haben das entsprechend gekennzeichnet, aber das Video bleibt da. Und dir und den Personen, die dieses Video anklicken, wird ein Hinweis eingeblendet mit Link zum Bundesamt für Gesundheit oder das wie heißt das in Deutschland? Bundesgesundheitsamt, glaube ich. Oder sowas. Bundesgesundheitsamt gibt es, glaube ich, ja. Ja, beziehungsweise mit einem Link zu den Richtlinien von der WHO, beziehungsweise zu diesem Covid-Kompetenzzentrum, wo Facebook, Instagram, WhatsApp entsprechend eingerichtet hat, wo man dann entsprechend als richtig eingestufte Informationen konsumieren kann. Ich persönlich finde das einen viel, viel, viel besseren Weg, als das Löschen, was YouTube bzw. Google praktiziert, weil die edukative Komponente zwar angewendet wird, so nach dem Motto, Oliver, wir informieren dich, das ist eine Falschnachricht und hier findest du richtige Informationen, aber es wird nicht per se gelöscht. Mhm. Also was ja generell, also, glaube ich, gemacht wird. Zensur kommt ja ursprünglich aus dem staatlichen Eingriff. Mhm. Darf man ja bei den Plattformen so eigentlich nicht sehen, aber ich glaube, man kann das Wort dafür verwenden. Und Zensur an sich ist natürlich die Problematik, wo beginnt Zensur, beziehungsweise was ist eine Falschmeldung? Wenn du das ausweitest, ich meine jetzt bei einem Pandemie-Thema, ist das vielleicht noch mehr oder weniger fassbar. Mhm. Aber was ist, wenn es in den Bereich politische Meinung geht? Ja, oder vor allem, also zum Beispiel, du hast jetzt ja auch ein paar Mal 5G und Corona gesagt, ne? Wenn jetzt also YouTube hergeht und sagt, oh, in diesem Video ist davon, ich versuche es jetzt nicht nochmal zu wiederholen, in diesem Video ist davon die Rede, ja, das blenden wir jetzt einfach mal aus. Ja. Ja, weil einfach die Automatik sagt, nö, ja, also ist doof und der Faktenchecker sagt, ich gucke mir jetzt doch nicht eine Dreiviertelstunde Video an, um da rauszufinden, was die da dazu sagen, ja? Ja. Beziehungsweise, wenn ich jetzt eine Satire mache oder wenn ich einfach berichte, ja, es gibt Leute, die... Satire ist genauso ein Thema, wo natürlich solche Algorithmen relativ schwierig unterscheiden können. Ja, und das heißt also, Facebook würde Satire durchlassen, während YouTube... Wenn man Pech hat, sage ich jetzt mal, dass also auch eine Aufklärung. Selbst wenn ich jetzt sage, Corona hat nichts mit zu tun, ja, dann dann würde ja wenn die Voice analysiert wird, wird ja trotzdem gesagt, ah, das wird beides erwähnt und so weiter. Mhm. Und dann oder bitte fackeln keine Funkantennen ab und so weiter. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem ein entsprechendes, also je nachdem, wie der Faktenchecker reagiert, und ich glaube, wir wissen beide, dass diese Faktenchecker manchmal nicht so besonders genau hingucken. Ja, also, oder weil die halt so viel zu checken haben. Also jetzt nicht ich rede jetzt nicht von diesen Faktencheckern wie Korrektiv, sondern jetzt irgendwelche Leute, die das vorfiltern, sage ich jetzt mal. Ja. Oder erst recht, wenn es eine Automatik ist, da ist die Frage, wie intelligent die sein ist. Ja, also ich glaube, gerade wenn du diesen Begriff Satire noch einmal aufnimmst, oder? Satire ist erlaubt. Und ich glaube, es wäre von der Idee her sinnvoller, Satire bleibt stehen und es gibt einen Hinweis darauf, hey, Fakten zu diesem Thema findest du hier und hier, ja, als dass es gelöscht wird. Gerade halt auch bei Themen, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu fassen sind. Und ich habe letztes Jahr an der F8-Konferenz in Facebook, das ist die jährliche Entwicklerkonferenz, wo die Neuerungen vorgestellt werden in den USA, war am zweiten Tag, am ersten Tag sind die großen Ankündigungen, am zweiten Tag sind so Nebenthemen. Mhm. Da war zum Beispiel gerade diese Thematik Fake News, was macht man dagegen, war ein Riesenthema. Und ich meine, aus Sicht vom Otto-Normalnutzer auf dieser Plattform, ist die Komplexität von diesen Falschthemen schlicht und einfach nicht ergreifbar. Kleines Beispiel. Letztes Jahr dieser tragische Amoklauf beziehungsweise in Neuseeland, diese Gewalt hat, die ja live gestreamt wurde auf Facebook und anderen Plattformen. Da hat in dem Fall Facebook, ich glaube, nach 40 Minuten reagiert, nachdem das erste Meldungen da waren, und haben das Video blockiert. Innerhalb von wenigen Stunden oder innerhalb von einer Stunde waren Tausende von Kopien bereits da. Das heißt, der Algorithmus wird darauf trainiert, Szenen daraus zu erkennen und Videos von der Plattform herunterzunehmen. Mhm. Macht Sinn, kann man machen. Jetzt beginnen Leute, die das zeigen wollen, beginnen die jetzt beispielsweise die Szene, wie ich hier sichtbar bin, dahinter der Fernseher, wo die Szene läuft. Das heißt, der Maschinenalgorithmus muss lernen, dass das auf dem Bildschirm entsprechend ebenfalls oder ein Teil des Bildes Ausschnitte darin haben. Kriegen Sie heute hin mit der künstlichen Intelligenz. So weit, so gut, das bringen Sie runter. Und jetzt beginnt das Problem. Jetzt bringt das deutsche Fernsehen, die Tagesschau, CNN, bringt Berichterstattung darüber. Der Unterschied zwischen dem, was ich als Kopie da hochlade, das hat unter Umständen gewaltverherrlichend oder andere Treiber, warum dass ich das teile. Aber CNN, ARD, ZDF, Schweizer Fernsehen, News, die haben ja Nachrichtencharakter. Das heißt, die sind ja grundsätzlich auch berechtigt, solche Inhalte auszustrahlen, weil das wird ja kommentiert, das wird in einen richtigen Kontext gelegt. Und jetzt bringen diesem Algorithmus bei, was ist der Unterschied zwischen dem, was ich als Person mache und dem, was CNN macht. Und da beginnen natürlich dann die Problematiken. Und das ist, darum finde ich diesen Ansatz, Dinge, jetzt im Fall von einem Amoklauf, ja, ich glaube, das müssen wir als Privatperson nicht auf meiner Plattform noch veröffentlichen. Nee. Da bin ich auch der Meinung, da sollten die News-Sender etc. das Hoheitsrecht haben für solche Dinge. Aber bei den anderen Dingen finde ich eben darum der Ansatz interessant. Ich lösche nicht, sondern ich weise darauf hin. Es gab ja einen ganz interessanten, ganz trivialen Fall in Deutschland. Da gab es eine Gruppe, ich glaube, entweder war es eine Jugendgruppe von Mädchen oder eine Schulklasse oder irgendwas, die haben einen Song gemacht über Germany Next Topmodel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Inhalt, aber es ging halt so drum, ich unterwerfe mich nicht diesem Schönheitsideal. Dann hat, ich glaube, ProSieben darüber berichtet und hat ein Stück von diesem Lied oder sogar das ganze Lied in ihrer Sendung gesendet und hat diese Sendung selbst hochgeladen. Und dann haben die Juristen von Also das war nach dem anderen, ja? Also nachdem die Mädels das hochgeladen hatten. Oder die Schulklasse, Lehrerin, was auch immer. Und dann haben die Juristen von ProSieben oder wer auch immer, irgendjemand, der damit beauftragt war, eine Takedown-Notice gemacht für das ursprüngliche Video der Schülerin. Und Facebook und YouTube nimmt das auch noch runter. Ja. Also, wo man sagt, hallo? Ja, wo man sagt, also da ist hat die Berichterstattung die Quelle gekillt. Ja. Und so solche Dinge können dann passieren. Ja. Und das ist teilweise halt auch wieder die Problematik vom Automatismus, beziehungsweise gerade Copyright-Claims. Beispielsweise wir beraten zum Teil auch das Schweizer Fernsehen rund um Facebook und Instagram, die Plattform. Das ist mal grundsätzlich so, wenn das Schweizer Fernsehen ein Video hochstellt, wird das automatisch auch vom Rights Manager, vom Video Rights Manager entsprechend für das Schweizer Fernsehen beansprucht. Und da hast du natürlich laufend irgendwelche Dispute. Das beginnt, ein kleines Beispiel, Spendenaktion beim Schweizer Fernsehen, findet jedes Jahr im Dezember statt, ist koordinierte Sammelaktion über das ganze Land. Jetzt wird da ein Live-Konzert gestreamt. Warner oder Universal oder wer auch immer hat die Rechte an dieser Musik, dann kommt zuerst einmal von denen die Takedown-Notiz an Schweizer Fernsehen. Obwohl die ja berechtigt sind, das zu streamen. Und dann liegt es im Prinzip wieder am Rechte-Team beim Schweizer Fernsehen, den Disput zu eröffnen und zu sagen, aber wir haben einen Anspruch darauf. Und das ist halt Problematik bei diesen Automatismen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt beispielsweise in dem Fall mit Germany's Next Topmodel oder ja. mit diesem Song wahrscheinlich auch Opfer von einem Automatismus. Bei YouTube ist es ja in der Tat automatisiert. Sobald es geclaimed ist, wird es automatisch runtergenommen. Aber aus meiner Sicht müsste da halt trotzdem noch mal jemand drauf gucken und sagen, hey, die berichten ja über dieses Lied. Ja, ja und vielleicht würde ja auch der Zeitstempel helfen. Je nachdem, wie intelligent man das macht, wobei natürlich manchmal ist es so, dass Sachen ja schneller bei YouTube landen, als man Piep sagen kann. Ne? Also wenn eine DVD oder sowas rauskommt. Ja. Gut. Ich glaube, dass dieses Redaktions... wobei jetzt könnte man mal überlegen, was hat es jetzt in Zukunft für Effekte? Also jetzt beim Thema Corona, es wurde ja vorher auch schon punktuell, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, ob das Impfthema oder irgendwelche anderen Themen es schon gab, aber es ist jetzt... Es wird bei ganz vielen Themen angewendet. Das heißt, korrektiv, soviel ich informiert bin, geht korrektiv generell über Inhalte, die sehr stark geteilt werden. Okay. Ja. Okay, also das heißt aber jetzt indirekt, könnte man jetzt wiederum behaupten, das war ja lange so ein Disput, dass Facebook ja jetzt nicht nur, ich sag mal, Roboterredaktion macht, indem es für mich individuelle Inhalte zusammenstellt, sondern dass es jetzt wirklich redaktionell eingreift in, also kommentierend, wenn man so will, eingreift in Inhalte. Ne? Also dass ein Inhalt, der hochgeladen wird, von Facebook explizit nochmal in einen Zusammenhang gestellt wird und den würde ich jetzt mal, egal ob das jetzt, das ist ja jetzt vollkommen Banane, ob das externe Leute sind oder interne, die sind beauftragt, das sozusagen redaktionell zu journalistisch, Recherche, Faktencheck und so weiter zu beleuchten. Das heißt, dass Facebook jetzt ja plötzlich inhaltliche Verantwortung trägt. Ich glaube nicht, dass sie inhaltliche Verantwortung tragen, aber ich glaube, also muss ich auch sagen, Facebook war ja deswegen sehr, sehr lange in der Kritik, dass man nichts gegen Fake News etc. gemacht hat. Und ich glaube, das ist so der Zwischenschritt nach dem Motto, wir sind keine Redaktion und wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, aber wir nehmen unsere Verantwortung wahr und prüfen Inhalte, die sehr stark geteilt sind. Auf Tiefe. Und ich glaube, auch der Schritt, dass man das eben nicht selbst macht, sondern mit unabhängigen Prüfinstituten oder Organisationen, die sich dem Thema verschrieben haben, zeigt eigentlich ganz gut, dass man eben nicht redaktionell eingreifen will. Ich meine, bei anderen Themen haben wir ja das auch, Gewaltszenen. Ein Video, das wegen Gewalt gemeldet wird, aber grundsätzlich nicht gegen die Plattformrichtlinien verstößt, sowohl bei YouTube wie auch bei Facebook, wird vor dem Abspielen des Videos ein Warnhinweis eingeblendet, dass das Video Gewaltszenen beinhalten kann und unter Umständen Schaden verursacht beim Betrachter. Und für mich geht das so in die gleiche Kategorie rein. Also ich glaube, die Plattformen, unabhängig davon, ob das Facebook oder YouTube ist, ist übrigens auch bei TikTok so, also auch da, wenn ich jetzt irgendeinen Hinweis teile mit Hashtag Covid, Quarantäne, Corona, wie auch immer, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet, dazu WHO verlinkt. Ich glaube, da sind sich die Plattformen mittlerweile ihrer Verantwortung bewusst, dass sie halt nicht einfach nur eine freie Distribution anbieten können, sondern den Menschen Kontext geben müssen. Okay, jetzt ist aber die Frage, wo endet diese Verantwortung? Also jetzt zwei Beispiele. Das eine ist, ich sage, hier schmier dir die Creme ABC ins Gesicht, dann wird deine Haut jünger. Oder B, erlebe die Natur und fahr mit diesem vierrädrigen Dieselfahrzeug oder Benzinerfahrzeug durch die Pampa. Ja? Muss ich dann, also du weißt, worauf ich abziele. Muss dann da ein Faktenchecker drüber gehen und sagen, nein, die Haut sieht nur glatter aus? Oder B, wenn du mit dem Ding durch die Natur fährst, dann erschrecken die Wildschweine und das ist nicht gut. Ich glaube, das sind nur sowas, wird nur und darf nur angewendet werden auf Themen, die extrem stark auf den Plattformen geteilt werden. Also die müssen Mainstream sein. Und im Endeffekt, ich glaube, alles zu prüfen wäre ja auch gar nicht möglich. Also nee, ich meine nur, für welche, also es könnte ja sein, die Anzeige ist so cool, dass alle die teilen. Muss dann der Faktenchecker hingehen und sagen, mit Benzinfahrzeugen durch den Wald zu fahren, ist schlecht für die Umwelt. Nee, ich glaube, es müssen da zwei, drei Faktoren übereinstimmen. Also irgendwo großes öffentliches Interesse, große Verbreitung, generelles Thema. Kannst du ja im Prinzip auch einschränken auf tagesaktuelle News und Politik und Gesundheit oder Krankheit oder wie auch immer, dass das diese Themenbereiche tangieren muss. Das heißt, Flacherde-Videos auf YouTube sind weiterhin okay, aber ich müsste mal gucken, ich traue mich noch nicht, die aufzurufen, ich muss die mal im anonymen Browser aufrufen. Man kann nur lernen. Ich war kürzlich in einer Facebook-Gruppe 24 Stunden mit dabei, wo ich glaube, alle Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker gemeinsam in einer Gruppe sind. Also das geht von Chemtrails über 5G, über Corona-Verschwörung, alles miteinander. Spannend, dass es solche Gruppen gibt. Also nee, eigentlich nicht spannend, sondern die gibt es ja. Also es gibt ja Menschen, die solche Themen glauben. B, krass, wenn man sieht, wie abseits von der Realität sich diese Menschen bewegen. Also da tun sich Abgründe auf, wenn du einen normalen Intellekt irgendwo noch hast und gleichzeitig extrem spaßig, wenn du da dann mal reinpostest, dass aktuell Chemtrails nur eingesetzt werden für die den Lockdown gefährden. Ja, meine Theorie ist ja, dass Corona nur ausbrechen konnte, weil in den Chemtrails die das Desinfektionsmittel rausgelassen haben. Ja, aber solange du das Desinfektionsmittel nicht trinkst, kann nichts passieren. Oder spritzt. Gut, dass wir das erwähnt haben. Ja. Also Gruß in die USA. Gruß in die USA, genau, nicht machen. Gut, also vielleicht, ich glaube, den Teil haben wir einigermaßen durch. Jetzt ist es ja so, dass gerade manche Leute sich sehr freuen, weil die Klickpreise für viele Anzeigen gerade total in den Keller gehen. Und manche, also ich habe hier mit jemandem von einem regionalen Printmagazin geredet, mit dem wollte ich eigentlich auch noch ein Interview machen, den muss ich noch mal pieksen. Moment, das muss ich mir gerade mal noch notieren. Der sagt 100% gecancelt. Gut, nachdem jetzt so langsam die Läden wieder öffnen, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht für Juni erscheinen können. Aber was beobachtest du denn bei der Online-Werbung einerseits? Also was ich so gehört habe, war das Thema, sobald es irgendwie nichts mit Corona zu tun hat, dann ignorieren die Leute das und klicken es nicht an. Und wie siehst du da die Entwicklung? Und vielleicht können wir da auch mal kurz abgleichen, wie jetzt gerade die Öffnungsdiskussion und Öffnungspraxis zwischen Deutschland und Schweiz sich unterscheidet. Fangen wir mal kurz bei Werbepreisen an. Also wir haben im ersten Moment, als Lockdown kam, sahen wir sinkende Preise bei der Werbung. Mhm. Das hat aber damit zu tun, dass ich sage jetzt mal, viele Werbedienstleister und Werbetreibende in einer Krisensituation zuerst einmal Stopp drücken. Also, ein kleines Beispiel. Wenn ich irgendwo höre, dass in Deutschland, Österreich, Schweiz, Paris, also Frankreich rundherum ein Terroranschlag passiert, dann ist es bei ganz vielen Dingen so, dass man zuerst einmal auf die Bremse tritt. Mhm. Weil da haben wir mittlerweile daraus gelernt, abschätzen, wie weit ist man davon betroffen, gibt es allenfalls irgendwelche Dinge, die pietätlos erscheinen könnten, mhm. und, also Brand Safety. Dadurch ist der Werbepreis kurzfristig gesunken. Mhm. Der hat sich mittlerweile relativiert. Also ich würde jetzt mal sagen, der ist nicht mehr durchs Band billiger. Es gibt gewisse Bereiche, die sind billiger. Mhm. Also von dem her, da merkt man jetzt nicht so einen riesen Einfluss und wen dann vielleicht eher partiziell. Was wir jetzt beispielsweise bei uns spüren, Kunden, die direkt davon betroffen sind. Mhm. Ein kleines Beispiel, einer unserer größeren Kunden in diesem Bereich ist das Phantasialand in Brühl, Freizeitpark. Die haben im Moment noch keine Ahnung, wenn sie öffnen. Mhm. Da wurden natürlich sämtliche Werbeaktivitäten, die jetzt auf Saisoneröffnung hin abgezielt haben, die wurden jetzt natürlich mal on hold gesetzt und verschoben. Mhm. Das heißt, macht auch gar keinen Sinn, dass die im Moment wahnsinnige Werbeaktivitäten machen. Die machen das auf einem Minimum, was notwendig ist. Aber da macht es jetzt keinen Sinn, dass ich Werbung ausspiele, Oliver, komm ins Phantasialand. Mhm. Das heißt, Tourismus, Freizeitaktivitäten und, die sind im Moment on hold. Wo wir keinen Unterschied spüren, ist beispielsweise der ganze Bereich E-Commerce. Mhm. Gegenteil, also da haben einige Kunden ordentlich ein Budget noch zugelegt. Was wir zu sehen ist, alles, was mit lokalem Handel zu tun hat, da haben wir jetzt nicht so viele Kunden aus diesem Bereich. Was wir bei großen Marken sehen, die haben die Art und Weise der Kommunikation ein bisschen umgedreht. Also viel mehr so nach dem Motto, wir alle zusammen und gemeinsam stark und solche Komponenten, die fahren aber weiter. Auf digital macht das natürlich auch Sinn. Ich meine, wenn man jetzt Plattformzahlen gesehen hat von Facebook, von Instagram, von YouTube, aber auch Dinge wie Netflix, Streamingdienste. Man hat Zahlen gehört im Zusammenhang mit Zoom, im Zusammenhang mit Microsoft Teams, wie sich da Nutzungszeiten vervierfacht haben, was in der Theorie auch absolut logisch ist. Die Leute sitzen zu Hause, ganz viele sitzen im Homeoffice. Man kann abends nicht weg oder das Ganze ist eingeschränkt. Das heißt, ich verbringe natürlich auf diesen Kanälen auch viel, viel mehr Zeit. Und das ist ein Riesenunterschied gegenüber, ich sage jetzt mal, Print, Out-of-Home-Werbung etc. Warum soll ich jetzt Plakate aufhängen, wenn 3/4 der Gesellschaft relativ kleine Reisetätigkeiten hat? Und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch wieder ändern, wenn Lockerungen eintreffen. ich behaupte jetzt mal, mittellangfristig wissen wir, dass in Krisen oder nach Krisen in der Regel verstärkt geworben wird, weil man muss ja auch Umsätze wieder wettmachen. Der Grundsatz, wer nicht wirbt, stirbt. Kann man, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Wo ich glaube, wo es eine Verlagerung geben wird, und das tut mir dann leid für die Kollegen im Print etc., ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Unternehmen haben gesehen, dass in einem Krisenfall die Dinge, die uns verbinden, in der Regel eher in der digitalen Welt stattfinden. Und wir wissen nicht, kommt eine zweite Welle, kommt eine dritte Welle, war jetzt das der einzige Lockdown oder kommt ein weiterer Lockdown. Von dem her sind auch viele Unternehmen gut bedient zu überlegen, welche Teile meines Geschäfts kann ich allenfalls digitalisieren oder auf alternativen Wegen mit anbieten, weil die Ungewissheit, die bleibt. Was den anderen Punkt anbelangt, Lockerungen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Fahrpläne von Deutschland nicht ganz so gut. Wir haben jetzt die erste Lockerung vor, ich glaube, einer Woche, vor eineinhalb Wochen, wo zum Beispiel Gartencenter und alles, was irgendwie Baubedarf, Baumärkte, solche Dinge anbelangt, wieder geöffnet haben. Die Lebensmittelgeschäfte oder die Grundversorgung, die war ja so oder so immer geöffnet. Jetzt in einem nächsten Schritt, am nächsten Montag, öffnen beispielsweise Friseure, Massage. Also wir reden vom 11. Mai. 11. Mai. Restaurants, ich sage jetzt mal, viele weitere Geschäfte, vorausgesetzt, sie halten die Sicherheitsrichtlinien ein, die vorgegeben sind und haben einen entsprechenden Plan. Ab dann, es gilt nach wie vor Versammlungsverbot, also mehr als 5 Personen sind tabu. Aber es öffnen beispielsweise auch Restaurants. Bei Restaurants ist die Regel 4 Personen maximal an einem Tisch, außer es ist eine geschlossene Familie, also Eltern mit ihren Kindern. 2 Meter Abstand zwischen 2 Tischen. Es wurde auch herausgegeben, dass zum Beispiel das Servicepersonal keine Maske tragen muss, aber zum Beispiel Servicewagen zum Einsatz kommen, dass Tische desinfiziert werden müssen, Speisekarten desinfiziert werden müssen und sie müssen Buchführung machen, Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ort und Zeit des Besuchs im Restaurant. Wer war miteinander da? Welcher Kellner oder welche Kellnerin hat bedient? Wer hat das Essen zubereitet? Dass im Falle einer Infektion oder eines nachweislichen positiven Corona-Tests die Kette wieder nachverfolgt werden können. Das heißt, wir hatten jetzt gestern und vorgestern, ich glaube am Montag beziehungsweise am Sonntag, unter 100 neue Ansteckungsfälle. Das heißt, sie sind jetzt hier wieder in der Lage, die Nachverfolgungskette sicherzustellen. Und am 11. Mai soll dann auch die Tracing-App kommen. Da wissen wir jetzt mittlerweile, etwa 60% der Bevölkerung aufgrund von Umfragen stellt sich für diese Tracing-App ein. Diese ganzen Datenschutzthematiken, wie sie in Deutschland diskutiert werden, das haben wir hier ein bisschen weniger. In der Schweiz weiß sowieso jeder alles über jeden, oder? Ja, ich sag mal so, wir haben uns ja auch schon viel mal hinterfragt, warum wird in Deutschland dieses Datenschutzthema so hoch gehandelt. Deutschland ist geschichtlich geprägt, also wir müssen da nicht bis zum Zweiten Weltkrieg zurück, aber Stasi und. Die Judenverfolgung wurde mit den Volkszählungsdaten von 1932 gemacht und da gab es in den Lochkarten ein Loch für mosaischen Glaubens und dann mussten nur noch die Lochkarten durchjagen und hatten schön die Liste. Und die ganze Stasi-Zeit etc. spielt dann natürlich auch mit den entsprechenden Dossiers etc. Das heißt, der Deutsche ist grundsätzlich ein bisschen mehr geimpft, was es heißt, wenn großräumig Daten erfasst werden. Da ist hier halt, ich sage jetzt mal, der Umgang damit generell vielleicht ein bisschen lockerer, auch was Datenschutzgesetze anbelangt. Aber ich glaube, die Menschen diese ganze Thematik rund um Lockdown, was man in Deutschland, der Passus Grundrechte. Mhm. Den hast du hier in den Medien viel, viel weniger wahrgenommen oder in den Diskussionen wahrgenommen. Klar gibt es hier auch Kritiker von Lockdown und von diesen Sperrungen etc. Aber man betrachtet das weniger als persönliche Einschränkung, sondern vielmehr als Notwendigkeit zum Schutz des Ganzen. Und ich glaube, da merkst du es ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, moralische Unterschiede oder vielleicht auch ethische Unterschiede Schweiz-Deutschland, dass vielleicht auch aufgrund der direkten Demokratie, dass jeder Einfluss nehmen kann auf politische Entscheide etc., ist, ich glaube jetzt mal, der Grundgedanke, ich überlege mir, was meine Entscheidung für andere bedeutet, vielleicht ein bisschen stärker verankert. Und ich glaube, darum ist auch die Zustimmung für sowas wesentlich größer. Kann da geteilte Meinung sein, aber ich glaube, das Vertrauen in die Regierung, das ist grundsätzlich relativ hoch. Das habe ich jetzt auch gemerkt, rund um das Handeln in der Krise, wirtschaftliche Hilfe, die wirklich phänomenal gemacht wurde, also auch die ganze Abhandlung. Da ist das Vertrauen in die Regierung beim ganz großen Teil der Bevölkerung da. Und von dem her, ja, das ist jetzt eine erste Lockerungswelle. Man hat jetzt auch begonnen, gewisse Parke, Seepromenade etc. wieder so zu öffnen, dass sich die Leute dahin bewegen können. Diese Bleibt zu Hause war ja auch primär eine Empfehlung. Also es war nicht so, dass wir Ausgangssperre oder sowas hatten. Und da merkt man jetzt so eine schrittweise Öffnung. Wir haben keine Maskentragpflicht, das hat man nicht generell so ausgegeben. Also auch nicht beim Einkaufen oder in ÖPNV, okay. Nein, also es gelten die Hygieneregeln wie Desinfizieren der Hände und. Abstand halten. Wobei ich glaube, ihr habt auch, was habt ihr, 2 Meter, glaube ich, Abstand? Und ja, manche Länder haben 1 Meter und wir haben 1,50. Also es ist so sehr interessant, die Physik scheint in Europa nicht gleichmäßig verteilt zu sein. Nee, aber es war immer 2 Meter, weil ich habe mal so eine Aussage gehört bei einer Pressekonferenz des Bundes, 2 Meter ist besser fassbar als 1,50 Meter. Also das sind psychologische Aspekte. Okay, ich habe heute einen schönen Artikel gelesen, dass eine Zeitung im Norden Deutschlands geschrieben hat, 1,50 Meter Abstand heißt 1/4 Abstand. Ja, ja. Ich habe das jetzt hier von einem Sprecher der Regierung so gehört, 2 Meter Abstand heißt mehr Abstand, als eine Person groß ist. Ja, das aber kann man vielleicht. Einfach am Anfang. Und das merkst du auch so ein bisschen, wie die Politik hier vorgeht. Es ist eine, wir sagen eben Salamitaktik, also schneidet immer wieder ein Stückchen ab oder gibt wieder ein Stückchen dazu. Mhm. Das heißt auch der Lockdown. Der Lockdown kann ja nicht von heute auf morgen, sondern zuerst wurde verschärft, kommuniziert und dann angeordnet. Mhm. Und ja, das hat der Sprecher des Bundesamtes für Gesundheit auch ganz gut erklärt. Das hängt wiederum mit der direkten Demokratie zusammen. Wir haben hier nicht gerne Vorschriften. Aber jetzt mal eine Zwischenfrage. Wie war der Abstand da bei euch zwischen bitte bleibt zu Hause oder bitte macht dies, bitte macht jenes und jetzt ist es eine Regel? Es gab ja keine Ausgangsbeschränkung. Nee, aber jetzt, ich weiß nicht, das mit den Menschen auf einem Haufen oder so. Also ich weiß, in Deutschland war es halt irgendwie so, da war an einem Tag, es ist eine dringende Bitte und dann 3 Tage später, also ich glaube, es war immer weniger als eine Woche später, kam dann so, jetzt ist es eine Regel. Also jetzt beispielsweise Großveranstaltungen über 1000 Personen, die wurden hier bei uns sehr, sehr früh gecancelt. Also da war, irgendwann hieß es, ab sofort verboten. Und ich glaube, zwischen dem und der Empfehlung, nicht größere Gruppen als 5 Personen und der Empfehlung, bleibt zu Hause, da vergingen insgesamt vielleicht etwa 2 Wochen. Und das hat der Sprecher des Bundesamtes für Gesundheit, hat das auch gut erklärt. In der Schweiz kannst du nicht eine Regel von heute auf morgen in Kraft treten, weil du musst den Leuten die Wahlfreiheit geben, das zu akzeptieren. Und er hat einen Vergleich gebracht, früher, als das Gurtenobligatorium kam, also die Anschnallpflicht im Fahrzeug. Das wurde angeordnet und stieß auf massivsten Widerstand. Dann hat man das Gesetz zurückgenommen, hat ein Jahr lang Kommunikation betrieben, dass das Leben schützt, dass das dein Leben schützt. Und dann hat man das Ganze über eine Volksabstimmung wieder eingesetzt. Also so nach dem Motto, ihr entscheidet, und dann war aber die Bereitschaft da. Und dieses Vorgehen hat man auch hier gemacht. Jetzt zum 11. lockern diese Dinge mit teilweise strengen Auflagen. Man hat auch gesagt, zum Beispiel ein Friseur, der darf das machen, aber auch der muss Datenhaltung machen, wer war da etc., weil das sind die Ketten nachverfolgbar. Ja. Versammlungsverbot gilt weiterhin. In einem zweiten Schritt soll dann auch gelockert werden, dass dann vielleicht mehr Personen zusammenkommen können. Die Schulen öffnen am 11. Mai ebenfalls wieder, wobei es dem einzelnen Kanton überlassen ist, wie sie das umsetzen. Also jetzt beispielsweise in unserem Wohnkanton, hier an der Grenze zu Deutschland, hat der Kanton beschlossen, die Schule findet wieder normal statt, aber es gibt Regelungen, dass zum Beispiel nicht mehrere Klassen gemeinsam Pause haben, dass nach jeder Stunde gelüftet werden muss, genügend Möglichkeiten, Hände zu waschen. Und jetzt wichtig, bei Kindern ist Desinfektionsmittel eher tabu, weil das Desinfektionsmittel für die Kinder gefährlicher ist als die mögliche Erkrankung. Okay. Also man setzt da halt extrem stark auf Abwägung. Und also das soll jetzt wieder öffnen. Was andere Dinge anbelangt, wissen wir noch nicht. Also grundsätzlich soll man oder kann man wieder in Büros gehen. Ich weiß von ganz, ganz vielen Firmen, beispielsweise AXA-Versicherungen, die bei uns in der Nähe sind, die auch Kunde von uns sind, die lassen grundsätzlich den Mitarbeitern offen, ob sie weiter im Homeoffice bleiben möchten, beziehungsweise haben eine Regelung gemacht, dass, glaube ich, nicht mehr als 25% der Belegschaft im Büro anwesend sein darf, und. Wir haben jetzt das auch, wir haben zum Beispiel Homeoffice auch angeordnet, bevor die Anforderung vom Staat kam. Wir haben unserem Team soweit auch Wahlfreiheit gegeben, wenn ihr kommen wollt. Kommt. Wie war das vorher bei euch? Ich sage mal, die meisten Mitarbeiter haben regelmäßig im Homeoffice gearbeitet. Also nicht jeden Donnerstag und Freitag oder so, aber je nach Situation. Und wir hatten dadurch, also ich sage die meisten, wir haben Mitarbeiter, die waren auch die ganze Zeit jetzt während dieser Homeoffice-Empfehlung, die waren hier, weil sie in unmittelbarer Umgebung des Unternehmens wohnen. Mhm. Wir haben hier keine Probleme, diese 2 Meter Abstände etc. einzuhalten. Mhm. Aber wir haben grundsätzlich Infrastruktur und alles zur Verfügung. Leute sind sich gewohnt, Videokonferenzen zu machen. Unsere ganzen Tools und Programme, wo wir arbeiten, die sind in der Cloud. Also von dem her war das jetzt für uns kein Problem. Wir haben jetzt aber auch gesagt, auch wenn jetzt ab dem 11. Mai theoretisch ein normales Arbeiten im Büro wieder möglich sein sollte, wir lassen das unseren Mitarbeitern frei. Wenn es einen Grund gibt, dass man sich hier trifft, dann sagen wir auch den Mitarbeitern, bitte komm ins Büro. Aber wir machen hier keine Anwesenheitspflicht oder sowas. Ist nicht notwendig und ich bin auch der Meinung, dass diese ganze Lockerung gewisse Gefahren bietet. Also, ja, du würdest dir ja keinen Gefallen tun, wenn du jetzt plötzlich 10 Mitarbeiter hast, die flach liegen, ne? Oder die in echte Quarantäne müssen. Nein. Also weil sie infiziert sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden in Quarantäne machen gehen muss, jetzt in nächster Zeit, ist ja grundsätzlich da. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Lockdown beziehungsweise dieses Bleib zu Hause, hat mir mal eine ganz neue Welt eröffnet, weil ich war die letzten 5 Jahre, ich würde mal sagen, pro Tag 2 bis 3 Tage unterwegs oder im Ausland. Ich war noch nie so viel zu Hause wie in den letzten 1,5 Monaten. Mhm. war eine gute Erfahrung. Ich werde auch in Zukunft meine Reisetätigkeiten reduzieren auf ein gesundes Maß, weil ich einfach gesehen habe, dass ganz viele Dinge auch gehen, ohne dass du vor Ort präsent bist. Mhm. Und dass eigentlich das bei der Familie zu Hause bleiben, eigentlich eine gute Erfahrung ist. Also dieses Herunterfahren oder Slowdown oder wie man eben auch immer sagen will, ja, hatte für mich jetzt persönlich auch positive Effekte. Wie siehst du das Thema Produktivität? Hast du eine merkliche? Also ich fand was ganz Komisches, so eine News, die hast du vielleicht auch mitgekriegt vor ein paar Monaten, dass ich glaube, Microsoft, schlag mich, Neuseeland oder Australien gesagt hat, ja, wir machen irgendwie 4-Tage-Woche und die Leute seien jetzt produktiver, aber niemand hat erklärt, wie man das misst. Ja, also wir schreiben jetzt mehr Mails oder machen die mehr Umsatz oder was auch immer. Aber merkst du einen Unterschied in den Abläufen oder ich nenne es jetzt mal Produktivität zwischen vorher mit gelegentlichem Homeoffice und jetzt mit doch wahrscheinlich eher prädominantem Homeoffice bei euch? Ich glaube, das zahlenmäßige Nachverfolgen ist tatsächlich schwierig. Aber ich meine, wenn du in einem Unternehmen überlegst, wie viele Zeit am Tag durch Kaffeetratsch und gebraucht wird und du reduzierst das, dann wird man ja da schon einen gewissen Einfluss haben. Grundsätzlich, wenn ein Arbeitsweg wegfällt, wenn das ganze Pendeln wegfällt, und das sind bei einigen Leuten doch auch mal 2 Stunden am Tag, wirst du da bestimmte Einflüsse darauf haben, dass wahrscheinlich Leute konzentriert an etwas arbeiten, als wenn sie, was wir ein bisschen gesehen haben, Verwässerung zwischen Arbeitszeit und privater Zeit, also dass halt vielleicht auch mal am Abend später auf eine E-Mail noch geantwortet wird, weil es die Situation erlaubt. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das Homeoffice nicht unproduktiver ist als Arbeiten im Büro. Mhm. Hängt aber auch damit zusammen, mein Unternehmen, wir sind jetzt mittlerweile 25 Leute. Ich wollte gerade schon fragen, wie viele, ja. Ja. Mhm. Wir waren vor 3,5 Jahren waren wir zu fünft. Mhm. Und der Ursprung der Firma, als wir zu dritt waren, da hatten wir keine Büros, also wir arbeiteten immer im Homeoffice oder immer mobile. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass es nicht darauf ankommt, wo man arbeitet, sondern dass man die richtige Infrastruktur zur Verfügung hat. Und das ist vielleicht dann nochmal so ein bisschen Unterschied zu Deutschland. Wir haben hier extrem schnelles Internet, wir haben extrem gute Mobile-Anbindung. Ich habe zum Beispiel zu Hause einen Glasfaseranschluss mit 1 Gigabit Datendurchsatz. Okay. Up and down, das haben auch mehrere meiner Mitarbeiter zu Hause. Das ist kein Problem, eine Videokonferenz oder irgendwas zu führen. Und ich sage jetzt mal, mit Cloud-Infrastruktur und alles spielt das nicht so eine Rolle. Das heißt, wir haben generell darüber auch diskutiert bei uns in der Geschäftsleitung, dass wir diese Homeoffice-Möglichkeiten in Zukunft eigentlich nur noch weiter ausbauen wollen und mit Bestimmteil nicht reduzieren. Mhm. Wo ich die Gefahr oder die Schwierigkeiten ein bisschen sehe, Führung mit dezentralen Teams ist mehr Aufwand. Mhm. Gemeinsame Zugehörigkeit, dass wir empfinden, das leidet mit zu viel Homeoffice. Das heißt, der zwischenmenschliche physische Austausch vor Ort, eben das Gespräch bei der Kaffeemaschine, das Gespräch draußen auf der Terrasse beim Rauchen einer Zigarette und. Mhm. Das sind ganz, ganz wichtige Treiber für das Wir-Gefühl. Und das ist das, was im Moment, wo ich das Gefühl habe, in der jetzigen Situation, das leidet ein bisschen darunter. Und das kannst du mit Videokonferenzen, auch wenn du regelmäßige Calls machst, nicht 1:1 transportieren, wie wenn wir 1:1 im Angesicht miteinander sprechen, mhm. Du halt vielleicht nicht nur meine Regung siehst und hörst, sondern halt vielleicht auch die ganze Mimik und Körperhaltung mit dazu spürst. Ja. Also manche Firmen, also in der Firma meiner Frau machen die, die nennen es Cafeteria, da ist einmal am Tag, ich glaube eine halbe Stunde, wo sich halt alle in einen Zoom-Call reinhängen und man nicht über Geschäftliches redet. Ja. Und das machen, glaube ich, das machen... Mittagessen auch, ja. Ah, okay, genau. Also das ist ja so eine der Ideen. Ob da das natürlich dann immer so spontan ist, wie du sagst, bei der Zigarette auf der Terrasse also, oder am Kaffeemaschine. Wir haben auch gesehen, dass am Anfang mehr Leute mit drin sind. Als das heute der Fall ist. Also das stimmt auch ab. Aber ja. was ich weiß, viele unserer Mitarbeiter, die haben 1-zu-1-Calls miteinander über Video und das geht ganz gut. Oder ich meine, ich kann natürlich heute, ich habe zu Hause neben meinem Notebook-Bildschirm zwei große Monitore, kann ja problemlos auf einem irgendwie Microsoft Teams offen haben und mit einem Kollegen im Plaudern sein. Ja. Währenddem ich normal weiterarbeite. Ja. Diese Komponente, die kann und darf nicht unterschätzt werden, aber vieles geht gut. Ich habe zum Beispiel, wir nutzen für die interne Kommunikation in der Firma seit mittlerweile knapp 3 Jahren Facebook Workplace. Das ist das Intranet-Tool von Facebook. Mhm. Ich habe da in der Vergangenheit schon regelmäßig und jetzt in der Zeit noch viel regelmäßiger, mache ich beispielsweise am Wochenende einen Wochenrückblick. Mhm. Und dieser Wochenrückblick, den mache ich als Video. Das heißt, ich setze mich hin, nehme im Endeffekt irgendwie ein Video, das zwischen 2 und 15 Minuten dauert, je nachdem, gibt aber ereignisreichere Wochen und weniger ereignisreiche Wochen, auf verschiedene Aspekte eingehe und das eigentlich im direkten Gespräch versuche, via Video zu transportieren. Und das kommt bei den Mitarbeitern recht gut an. Ich kriege auch sehr viel Feedback darauf und ist halt nochmals was anderes, als wenn der Chef eine Mail schreibt. Und ich glaube, solche Dinge muss man fördern. Gleichzeitig sind wir jetzt auch Kundenmeetings mit Kunden. Gerade Zürich ist eine Stunde von mir hier entfernt. Da bist du häufig mal für eine Stunde oder 1,5 Stunden nach Zürich gefahren. Solche Dinge werde ich in Zukunft viel weniger machen, weil der Kunde ist mittlerweile geübt mit Videokonferenzen, ich bin geübt. Hey, du verballerst ja allein 2 Stunden, also du bist im Thurgau praktisch, oder? In der Nähe von Konstanz. Also du verballerst ja allein 2 Stunden im Zug, ne? Und wer behauptet, dass er im Zug genauso gut arbeiten kann wie anderswo, ehrlich gesagt? Ich kann im Zug einiges machen, aber ich kann nicht alles machen und ganz ehrlich, ich fahre auch mal gerne eine halbe Stunde Zug und lese eine Zeitung oder irgendwas, wo ich dann vielleicht eher das mal nutze, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Ja. Aber da ist das natürlich viel Effizienz mit drin, wenn du zukünftig Dinge per Video machen kannst, die vielleicht vorher physische Präsenz gebraucht haben. Und ich merke auch bei den Videokonferenzen, klar, ein bisschen Smalltalk links und rechts hat man natürlich genau auch, aber die meisten sind fokussiert, oder das heißt, ich kriege eigentlich mehr Dinge geregelt und es ist dokumentiert. Ja, du kannst viel leichter mitschreiben, du kannst aufnehmen oder was auch immer. So, jetzt werde ich natürlich ein großes Problem haben, nämlich einen Titel für dieses Gespräch zu finden, weil wir über Gott und die Welt, also wir haben geredet über Facebook, Fake News, Marketing in Zeiten von Corona, da wäre noch eine spannende Frage gewesen, ich glaube, die lasse ich jetzt sogar noch weg, zum Thema Marketing, wir haben geredet über die Situation in der Schweiz, was Corona angeht, was die Lockerungen angeht. Und jetzt auch noch über Führung und Homeoffice in Zeiten von Corona. Aber immerhin haben wir das alles geschafft in 1 Stunde und 5 Minuten. Also nicht schlecht. Das ist die Effizienz, die wir heute haben. Das ist die Effizienz, ne? Also wir sind jetzt gespannt, wer bis hierher. Ich glaube, ich gucke mir die Statistik von dem Video nicht an. Aber vielleicht werde ich reinschreiben, so ganz am Ende gibt es noch die finalen Homeoffice-Tipps. 1 GB Leitung ist gut. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war schön, sich mal länger zu unterhalten. Wir haben uns zwar einmal schon getroffen, aber das war auch schon wieder länger her. Das ist, ich glaube, diese Marketing-Club, Deutsch-Schweizer Marketing-Club, den gibt es gar nicht mehr seit 5 Jahren. Also das ist sicher. Aber dann machen wir mal das Versprechen, wenn wir diese ganze Corona-Scheiße hinter uns haben, dann schauen wir, dass wir mal 1:1 genau. Einen Kaffee oder irgendwas trinken können. Definitiv, das machen wir. Und vielleicht fällt uns ja auch noch was anderes Cooles ein, dass wir noch mehr Leute an einem Gespräch wie diesem partizipieren lassen können. Da kriegen wir. Sehr gerne. Ich wusste gar nicht, dass du, ich dachte immer, du wärst in Zürich. Ich wusste gar nicht, dass du so nah an Konstanz dran bist. Ja. Gut, ich danke dir ganz herzlich. Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Danke, tschüss.